Ein Rot voller Blätter, ein Rauschen. Wortlos auf Wegen hilft heilen. Es wandert ein Herz wieder treu der Heimat, ziellos durch den Wind. Turn around.